Dagegen bemerkte Avdotja Romanowna trotz ihrer Aufregung und Sorge um den Bruder und obwohl sie nicht ängstlicher Natur war, doch verwundert und fast mit Schrecken die in wildem Feuer brennenden Augen dieses Freundes ihres Bruders. Und nur das grenzenlose Vertrauen, das ihr die Erzählung Nastassjas über diesen unheimlichen Menschen eingeflößt hatte, hielt sie davon ab, fortzulaufen und die Mutter von ihm wegzuziehen. Sie begriff aber auch, dass sie nirgendwo hinweglaufen konnte. Nach 10 Minuten aber wurde sie schon bedeutend ruhiger. Rasumichins Art war es, sich im Nu restlos zu offenbaren, in welcher Stimmung er auch immer sein mochte, so dass alle sehr bald wussten, mit wem sie es zu tun hatten. »Bei der Wirtin ist es unmöglich und ein greulicher Unsinn ist das«, fiel er Pulcheria Alexandrowna in die Rede. »Mögen Sie auch 1000-mal seine Mutter sein. Wenn Sie hierbleiben, versetzen Sie ihn in Raserei. Und dann weiß der Teufel, was daraus wird. Hören Sie, ich will es so machen. Jetzt bleibt Nastassja bei ihm sitzen. Ich aber begleite Sie beide zu Ihrer Wohnung, denn Sie können jetzt nicht allein auf die Straße gehen. Bei uns hier in Petersburg ist es in dieser Hinsicht... Aber lassen wir das. Ich laufe dann sofort hierher zurück und berichte Ihnen nach einer Viertelstunde mein heiliges Ehrenwort darauf, wie es mit ihm steht, ob er schläft oder nicht und dergleichen. Dann hören Sie weiter, dann laufe ich von Ihnen auf einen Sprung zu mir. Ich habe Gäste, alle sind betrunken. Nehme Sosimov, das ist der Arzt, der ihn behandelt. Er sitzt jetzt auch bei mir, ist nicht betrunken, der ist nie betrunken. Schleppe ihn her zu Rodja und bin danach sofort wieder bei Ihnen. Also im Laufe von einer Stunde haben Sie 2 Berichte über ihn. Und vom Arzt, verstehen Sie? Vom Arzt selber. Das ist mehr wert als von mir. Sollte es schlimmer werden, so bringe ich Sie hierher, ich schwöre es Ihnen. Steht aber alles gut, so gehen Sie schlafen. Ich aber werde diese Nacht hier schlafen, im Flur. Er wird nichts hören. Und zu Simov werde ich sagen, er soll bei der Wirtin schlafen, damit er da ist, wenn man ihn braucht. Nun, was ist für ihn jetzt wichtiger, Sie oder der Arzt? Der Arzt ist doch nützlicher, nützlicher. Nun, gehen Sie also nach Hause. Bei der Wirtin ist es unmöglich. Mir ist es möglich, Ihnen aber nicht. Sie wird sie nicht einmal hereinlassen, weil sie eine Närrin ist. Sie wird auf Avdotja Romanowna bestimmt eifersüchtig sein, wenn Sie es wissen wollen. Und auch auf sie selbst. Auf Avdotja Romanowna aber unbedingt. Sie ist ein vollkommen unberechenbarer Charakter. Übrigens, ich bin ein Esel, aber das ist egal. Gehen wir. Glauben Sie mir nun? Ja, glauben Sie mir nun oder nicht?